Jo, hallo, herzlich willkommen zum Uncast, Folge Nummer, was ich, 76? 74! 74, gut. 76 bist du schon geistig, obwohl, wenn man jetzt die Pannen mitrechnet, dann sind wir bei 76, ja. Ja, so sieht's aus, genau. So ein paar Mal gestartet, ja, und immer wieder, Gut, Pannen gibt's ja heute auch bei den Themen. So, jetzt schalte ich noch hier aufs Bild. So, jetzt sieht man uns auch. Meine Güte, was ist heute los? Das gibt's so gar nicht. Ja, also Pannen gibt's auch bei den Themen. Da haben nämlich Firmen ein paar Pannen. Vor allem Google, dazu komme ich später. Und Leute, da werde ich mir jetzt aber aus der Haut fahren heute. Ja? Nicht nur, weil der Mo eine Weihnachtsmütze auf hat, ja? Sondern auch wegen Google und deren momentanen Anwandlung. Ja, aber fangen wir mal ganz langsam an mit positiven Sachen. Ja, würde ich mal sagen. Und ich weiß nicht, Mo, hast du das schon genutzt? 10 Milliarden Downloads für 10 Cent, also Quatsch, 10 Milliarden Downloads. Deswegen gibt es 10 Apps für 10 Cent an 10 verschiedenen Tagen. Das ist doch was. Das ist noch ein gutes Angebot von Google. Sehr schön. Hat mich gefreut. Hast du schon fleißig genutzt, ja? Ja, natürlich. Also ich komme vom Download gar nicht mehr weg, ja. Also ich habe heute auch schon wieder 2 Apps Download. Was interessant war, jeden Tag gibt's ja neue, ja. Und ja, ich habe also gekauft wie wahnsinnig, ja. Ich habe fast jede App gekauft, die es da gibt, ja. Und für meine Geräte kompatibel ist, ja. Sehr aufgeregt hat mich natürlich wieder, dass es das NFL 3D Live Wallpaper nicht gab. Ja, boah, hat mich tierisch aufgeregt. Also nicht nur Google scheint das nicht ganz so zu peilen, ja, mit internationalen Märkten, sondern auch andere. Aber die Aktion finde ich ja ganz gut. Ja. Hätte schlimmer kommen können. Hätte schlimmer kommen können, zum Beispiel, dass die Aktion nur in den USA gilt. Ja. Das hätte können passieren. Oh Leute, ich komme schon jetzt in Fahrt, dabei sind wir noch ganz weit weg von dem Thema. Ja. Meine Güte, ich glaube nach der Sendung werde ich von allen Google-Listen gestrichen. Ja, die Services von mir werden abgeklemmt und der Hangout wird unterbrochen. Ja, werden wir sehen. Also ich kann mich erinnern, du hattest mal ein Game of the Week und zwar war das Game Dev. Mhm. Also Abkürzung von Game Developer. Ja. Und das habe ich mir gekauft, das gab es ja jetzt für 10 Cent. Mhm. Genau. Und das hat mich ein paar Stunden meines Lebens gekostet, aber im positiven Sinne, das macht ja nicht wahnsinnig Spaß. Ja, ich habe mal schon die anderen Spiele des Anbieters geholt, zum Beispiel Pocket League und Hot Spring, Hot Spring irgendwas so, ja, sehr schön. Also die machen gute Sachen, ja, in diesem Retro-Look, das ist schon schön. Gar nicht so retromäßig, naja, vielleicht doch, wenn man so will, ja. GTA 3 kommt jetzt oder ist bereits erhältlich, jedenfalls für einige wenige. Denn ich glaube, ich habe mich die letzte Woche nur geärgert. Ja. Ich bin auf 180, ich bin aber ganz ruhig. Ich habe ein bisschen Tee getrunken jetzt, ja, zu viel Tee wahrscheinlich wieder mal. Also es ist rausgekommen, GTA 3, oder wird rauskommen, 15. Dezember, das ist so gut wie draußen, ja. 4,99 wird es kosten, $4,99, sehr schön, oder? Und jetzt kommen die Telefone, die unterstützt werden. HTC Resound, LG Optimus 2X, Motorola Atrix 4G, Motorola Droid X2, Motorola Photon 4G, Samsung Galaxy R und T-Mobile G2X. Von den Tablets Acer Iconia, Asus E-Pad, Transformer, Dell Streak 7, LG Optimus Pad, Motorola Xoom, Samsung Galaxy Tab 8.9 und 10.1 und Sony Tablet S und Toshiba Thrive. So, das war alles. Kein Sensation, kein Nexus S, kein Galaxy Tab 7, kein Samsung Galaxy S2, nichts. Einfach nichts. Eigentlich könnten die das Programm gerade wieder vom Markt nehmen. Das wird keine Sau interessieren. Wir hatten die Telefone, die gerade die Verkaufszahlen von den Telefonen, die da aufgezählt wurden, sind also lachhaft. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Entwickler werden auch sehr enttäuscht sein von der Android-Plattform, denn es wird kaum jemand das Programm kaufen können. Ich weiß nicht, was die sich davon erhoffen. Ja, kann es sein, dass es vielleicht einfach nur Beispiele sind? Nein. Supported devices at launch. Okay, das heißt, at launch heißt, es kommen eventuell noch welche dazu. Es kommen eventuell noch welche dazu, aber sind wir mal ehrlich. Alles hyped, GTA 3, ich gehe auf den Markt, ist nicht vorhanden, guck irgendwo, ist nicht für mein Telefon, so, dann gibt's höchstens noch irgendwie, ne, geht ja nicht, man kann keine Apps kommentieren, die man nicht auch nicht auf dem Markt, ich weiß gar nicht. Nein, kann man nicht. Vom Markt aus habe ich noch nie probiert. Nein, okay. Kann man nicht. Im Internet wird's dann dokumentiert mit Dreck, ja, sowas wird es dann umschrieben mit Drecks GTA 3 und okay. So. Ja. Ja gut, ich habe ja damals schon über die Ankündigung von GTA 3 gesprochen. Da hieß es ja schon, dass es begrenzte Auswahl an Geräte geben wird. Ja, richtig. Aber dass ausgerechnet diese Auswahl getroffen wird. Wo ist denn hier das meistverkaufte Gerät überhaupt? Wo genau. Ist denn hier das Samsung Galaxy, das Galaxy 2? Wo ist es denn? Ja, genau. Wo ist es? HTC Sensation könnte man auch sagen, ne? Wo ist es? Und ist auch stark verkauft worden, ja. Ja, genau. Aber stattdessen, ja, aber ich meine, wundert tut es mich nicht, das Samsung Galaxy Nexus ist dabei. Also nochmal das Neue. Also das heißt, da kauft sich jetzt jemand zu Weihnachten ein schönes Nexus, Galaxy Nexus, ja, und möchte dann das GTA installieren und, er hat nicht das geeignete Telefon dazu. Also ich mag technisch das Wahnsinn, ja. Ich kann nur abraten davon, seinen Bekannten hier davon zu erzählen, dass dieses GTA 3 gibt momentan gibt am 15. Dezember, schon wird es nämlich nur Frust geben, solange bis vielleicht ein paar Geräte mehr draus sind. Also es sollte eigentlich andersherum sein. So ein Spiel sollte eigentlich auf allen Geräten laufen, außer, ja, und nicht, läuft nicht außer. Ja, also so geht das nicht. Ja, das ist ja verrückt, sowas. Ja. Wenn sie das nicht anders dahin kriegen, dann müssen sie es halt weiter noch ein bisschen weiterziehen, ja, dass vielleicht beim Start ein paar Telefone mehr sind. Mit diesem etwas warten, bis man dann etwas auch kann, da kommen wir auch später nochmal drauf zu, nämlich auch bei Google, mit dem, jetzt geben wir mal sowas Halbfertiges frei, obwohl man noch nicht anarbeitet. Nee, ich komme dazu. Oh. Erstmal zum Beruhigen, was anderes, was Schönes, was Positives. Ja, auch das gab's die Woche. WebOS von HP ist jetzt als Open Source Software freigegeben. Und damit schickt sich, oder so stellt sich das Hewlett-Packard zumindest vor, eben Android Konkurrenz zu machen damit. Ja, weil es gibt jetzt ein komplett offenes System als Alternative zu Android. Und so abwegig ist der Gedanke gar nicht, weil vor allem kleinere Firmen könnten sich das überlegen, weil die wollen ja nicht von Apple kaputt geklagt werden. Ja, dass die dann eben lieber das WebOS nehmen. Und damit hätte Apple natürlich auch sein Ziel erreicht mit diesem FAT, was die da anwählen, ja, Fear, Uncertainty und Doubt, ja. Die sehen also Zweifel, dass die Firmen sich kaum noch trauen, Android-Geräte zu produzieren bzw. zu entwickeln oder zu verkaufen, weil die jederzeit Angst haben müssen, von irgendeiner Firma abgemahnt zu werden. Und dann kommt natürlich dieses WebOS ganz recht. Allerdings könnte auch Android davon profitieren, denn die Android-Entwickler könnten sich bedienen bei WebOS. Der WebOS-Source-Code ist freigegeben, auch einige UI-Elemente. Somit könnte auch in nächsten Versionen von Android durchaus Sachen von WebOS einfach einfließen, legal. Und ich denke, das wäre auch eine gute Sache, weil viele Leute sind von einigen Teilen von dem WebOS doch recht begeistert. Positive Response war jedenfalls da im Internet. Und vielleicht könnten so ein paar Elemente integriert werden bei einem der nächsten Android-Versionen. Ja, auch das ist möglich. Ja. Was ganz sicher passieren, ich höre dich schon wieder krummeln. Du wolltest ja, ich denke halt, ich meine, man muss halt überlegen, warum das dieser Schritt überhaupt von HP gemacht wurde. In erster Linie wurde er gemacht, weil die keinen entsprechenden Absatz mehr sehen in WebOS. Und halt eben das als, sag ich mal, bis jetzt nicht erfolgreiches Projekt abgehakt haben, haben gesagt, okay, bevor wir es aber sterben lassen, geben wir es kostenlos frei. Genau. Mhm. Warum sollte man bei einem so populären System wie Android auf was zurückgreifen oder auf Teile zurückgreifen von einem Betriebssystem, was sich nicht durchgesetzt hat? Nun, weil es sich nicht durchgesetzt hat, weil es schlecht ist, sondern es hat sich nur durchgesetzt, weil die Gegner übermächtig waren. Ja, also wenn da schon zwei große Player im Markt sind, dann kannst du nicht mit einem dritten System kommen, das einfach noch überhaupt gar keinen Marktanteil hat, ja, das noch unbekannt ist, da hat man es ziemlich schwer. Also ich denk mal rein betriebssystemtechnisch, wenn man sich jetzt Ice Cream Sandwich mal anguckt, ne, glaube ich nicht, dass die auch nur halbwegs mit irgendwas oder irgendwelchen Teilen darin Interesse wecken könnten, was zu integrieren. Gut, das wird sich dann zeigen bei den Entwicklern. Definitiv wird es jetzt nicht so sein, dass die jetzt hier komplett das WebOS übernehmen oder so in Android, warum auch. Ne? Aber durchaus Teile sind da sehr beliebt und ich sag dir, dass es auch einige Benutzer gibt, die würden dir jetzt wahrscheinlich widersprechen, wenn du sagst, das wäre nicht gut genug für das in Android zu integrieren. Also einige Elemente halt auch ich für ziemlich gut. Mhm. Und da könnte man sicherlich auch bei Android noch ein bisschen was lernen davon. Ja. Und das werden die, ich bin mir sicher, dass die Entwickler das auch machen werden. Früher oder später. Einige bin ich mir ganz sicher, nämlich die Modder. Also ich bin fast hundertprozentig sicher, dass wir irgendeine CyanogenMod sehen, wo aussieht wie WebOS, aber unter Android läuft. Das kann sein, ja. Ja, da bin ich mal ganz, ganz sicher, dass das so in ja, der... Ja, dann warten wir mal ab, ne? Ja. Ja, abwarten, du weißt ja, wie das ist mit abwarten. Ja, ja, klar, natürlich. Ich warte nie ab. Ja, hast du jetzt schon dein Veröffentlichungsdatum für das ICS, für dein Nexus? Nein, ein richtiges, komplettes Veröffentlichungsdatum gibt's noch nicht. Allerdings hat mir der Chion, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Ich habe auch leider vergessen zu fragen, ob ich einen kompletten Namen sagen darf. Ich sag jetzt einfach mal der Chion, ja, da weiß ich schon, wer er ist. über Google Plus hatte ich da erfahren, dass in Australien war es, glaube ich, bereits das ICS over the air ausgeliefert wird. Das sind natürlich gute Zeichen. Genau, also das ist ein deutlich positives Zeichen, dass zumindest schon mal in einem Land das offiziell das Update auf das Nexus S aufgespielt wird. Jetzt hoffen wir nur, dass es nicht allzu lange dauert, bis es auch in Deutschland rauskommt. Wobei, naja, Deutschland ist ja so eine Sache offenbar bei Google mittlerweile. Ja, ja, vielleicht müssen sie auch extra aufpassen hier in Deutschland. Ja, genau, das interessiert mich aber als Kunde ehrlich gesagt einen feuchten Kehricht. Ja, okay. Wenn sie es nicht hinkriegen, dann tja. Also Motorola hat was hinbekommen. Die haben nämlich gegen Apple am Landgericht. die haben gegen Apple in Mannheim vor Gericht gewonnen. Und zwar hat jetzt Motorola in der Tat die Möglichkeit, Apple Produkte, das iPhone 4S inklusive und das iPad zu stoppen, den Verkauf in Deutschland. Und zwar sofort. Sie könnten also, wenn sie wollten, jetzt den Verkauf vom Weihnachtsgeschäft stoppen von Apple-Produkten, von iPhone und von jetzt möchte ich hier mal was Knallhartes, iPad. Wirklich Erbarmungsloses sagen. Nach dem, was Apple abgezogen hat in den letzten, sag ich mal, in dem letzten Jahr, gehört es genau gemacht. Genau, also ich würde es... durchziehen, gnadenlos. Ja, ich würde es auch machen. Allerdings bezweifle ich, dass Motorola genau dieselbe idiotische Haltung einschlägt wie Apple und einen thermonuklearen Krieg erklärt gegen seine Konkurrenten. Ich glaube kaum, dass Apple so dass Motorola so blöd ist. Ja. Denen geht es wahrscheinlich jetzt nur darum, Apple wird jetzt gewaltig an Motorola zahlen müssen für die Lizenzen, damit sie weiter das iPhone und das iPad vertreiben. Und wenn der Zusammenschluss dann eben von Motorola und Google stattfindet, dann wird in Zukunft Apple an Google Lizenzgebühren zahlen müssen, damit sie das iPhone, das iPad verkaufen dürfen in Deutschland. Boom. So, man sollte das jetzt noch dazu sagen, für die Leute, die es noch nicht mitgekriegt haben, also die Fusion ist ja abgenickt schon, ne, vom Aufsichtsrat. Nein. Ja, von den Aktionären und so weiter, von den Aufsichtsräten, alles durch, genau, alles durch. Nur die Wettbewerbsbehörden, die Kontrollbehörden in den USA und in der EU prüfen noch. Also gerade vorhin habe ich eine Meldung gelesen, die EU hat jetzt über die Feiertage die Prüfung eingestellt, fordert nochmal neue Informationen an und es wird wahrscheinlich erst dann im nächsten Jahr eine Entscheidung geben. Ja, solche Prozesse sind ja auch immer langwierig. Das ist ja nichts Ungewöhnliches. Genau. Fusion ist immer ein großes Thema, da geht es um sehr, sehr komplexe kartellrechtliche Dinge. Ja. Richtig. Daher ist es schon auch wichtig, dass da geguckt wird und nicht jeder da einfach sich, sag ich mal, die ganze Welt zusammen kauft und dann der alleinige Herrscher ist und Richtig. Nennt sich dann, wie die, war das bei Wally, die Fire Us oder wie das hieß. Ja, ich meine, da vielleicht wird auch noch gewartet, bis um geguckt, von wo jetzt die meisten Schmiergelder kommen. Oh, Entschuldigung, das habe ich gar nicht gesagt. Ja, ja also, so. Also wie kannst du sowas? Wie kann ich nur, ne? Oh, jetzt kommt das Thema. Oh, das ist doch das Thema, worüber du dich so wahnsinnig geärgert hast. Ja, also Leute, mir ist der Kragen geplatzt. Ich hab mich ja schon tierisch aufgeregt wegen Google Music, ja, dass das eben nicht verfügbar ist in Deutschland. Und klar, das sind Lizenzen mit im Spiel, also der Kauf von Musik in Deutschland ist halt nicht ganz so einfach. Ja, so im Entwicklungsland, wie ich schon immer gesagt habe, ist es nicht ganz so einfach. Ne? Also Technikentwicklungsland, aber zum Beispiel, das hat auch Google offiziell gesagt, öffentlich gesagt, dass zum Beispiel eben der Upload von Musik keinesfalls irgendwelche Lizenzen von Musikfirmen berührt, ja, weil es ein Webspace ist, da lädst du deine Musik hoch und streamst deine Musik auf deine Geräte. Von daher ist es komplett privat und es muss keinerlei Lizenzen von Google geordert werden. Das steht fest. Ja, wenn das anders da wäre, könnten wir jeden Webserver in Deutschland komplett schließen. Ja, ja so. Das kann ich ja theoretisch jetzt auch schon, wenn ich in Dropbox oder irgendeinen Dienst meine Musik hochlade, dann kann ich es auch von dort wieder runterladen. Mein Google macht es halt eben nur entsprechend technisch so, dass man ein vernünftiges Audio-Streaming hat. Genau. Und deswegen gibt es überhaupt keinen Grund für Google, dass in Deutschland das Google Music nach zig Monaten in der Beta-Phase und jetzt auch offiziell nicht funktioniert. Ja, das hat mich schon tierisch aufgeregt. Gut, das ist eine Sache. Dass aber eine News-Applikation, eine Newsreader für die... Ja, doch meines Erachtens ein sehr wichtiger. Ne? Für die, ja, für die, für, ja, jetzt nicht mehr. Für USA only erscheint. Das ist ein Affront, ja, gegen die Nutzer in Europa. Das ist nicht durchdacht. Das ist zu früh auf den Markt gebracht. Und das zeigt auch davon, dass offenbar... ein wichtiger Teil bei Google sich einen feuchten Kehricht um Europa kümmert, wenn die so eine wichtige Sache einfach so veröffentlichen, ohne darüber nachzudenken, dass vielleicht dann andere Benutzer aus anderen Ländern entrüstet sein könnten, dann muss ich sagen, da stimmt was nicht. Es ist natürlich so, dass die offenbar das nicht so machen wollten wie bei Google News, ohne mit den Publishern zu verhandeln, einfach das zu machen. Und da kommt jetzt halt die kuriose Situation, dass es eben in Deutschland dann nicht reinkommt, bis die offenbar irgendwie in Deutschland sich mit den Publishern verhandeln. Wie das noch gehen soll, da lache ich mich kaputt. Ja, da bin ich mal gespannt. Die Bild-Zeitung will ja nochmal haben, dass die Tagesschau-App existiert, ja. Und wenn die hören, ja, Google, dürfen wir euren Content in unserer App einfach so kostenlos zeigen, dann sagen die, ja, macht das und wir klagen euch in Grund und Boden. Dabei hätten sie das Recht dazu, denn es handelt sich dabei um öffentliche RSS-Feeds und da ist es klar, dass es in dieser Applikation auch in Deutschland absolut möglich ist, ohne irgendwelche Erlaubnisse von den Publishern so ein Programm bei uns zu veröffentlichen. Ich kann verstehen, dass zum Beispiel diese Premium-Angebote, die bei Google Currents, und darüber reden wir, ich habe es noch gar nicht gesagt, Google Currents, ja, ich kann verstehen, dass dann die Premium-Inhalte bei Google Currents eben nicht auf Deutschland einfach übertragen werden können und zugänglich gemacht werden können. Das ist okay. Von mir aus sollen die das nackte Google Currents bringen und strag meine RSS-Feeds selber ein, denn ein großer Bestandteil, ein großer Hauptteil davon ist, dass man seine Google Reader-Feeds einfach per Klick quasi übernehmen kann in das Google Currents, bloß halt in einer richtig schönen Ansicht. Und da kommen wir zum Thema. Wie ich auch vorhin gesagt habe, als Kunde interessiert mich das einen feuchten Kehricht, ob es Google schafft, die Lizenzen zu bekommen oder nicht. Aber Flipboard auf dem iPhone und auf dem iPad, das gibt's auch bei uns. Und zwar jetzt, sofort und ohne Probleme. In Deutschland. So, und das ist das, was für mich zählt. Wenn Google es nicht hinkriegt, eine Flipboard-Kopie, ja, weltweit zugänglich zu machen und nur in den USA zu machen, dann ist das wirklich traurig, wenn es ein kleiner Entwickler kann oder den Mut dazu hat, das zu tun, ja, dieser Flipboard-Entwickler. Nur leider halt dieser Flipboard-Entwickler, dem geht Android offenbar irgendwo vorbei, ja, den interessiert Android überhaupt nicht. Das, viele Leute schreiben auch in seinen Foren und in verschiedenen Threads auf der Seite von dem Flipboard-Entwickler, dass er doch bitte eine Android-Version machen soll. Und naja, das wird abgebügelt, so unter dem Motto, ja, wir werden das bei gegebener Zeit, wenn wir es prüfen. Das heißt so viel wie, ha, kauft euch doch ein iPhone. Ja. Und naja gut, also ich meine, jetzt können wir ja ankündigen, unsere nächste Sendung läuft nicht mehr unter Endcast, sondern End. Ach, komm. Nein. Du weißt du, das sind ernste Themen, ja, und ja, aber man muss auch über solche Themen, man muss dann trotzdem wieder auch sein Grinsen aufs Gesicht bekommen, auch wenn es ärgerlich war. Ja, aber in dem Moment nicht, weil da bis dahin Grinsen auf mein Gesicht zurückkommt, das wird noch eine ganze Zeit lang dauern, weil ich finde es echt traurig, wenn Google das nicht hinkriegt, den europäischen Markt zu bedienen, ja, für eine Newsreader-Applikation, das ist absolut das Letzte. Wie gesagt, die hätten dann soll wenigstens das Grundgerüst rausmachen, ist ja sowieso noch eine Beta, oder vielleicht eben nur mit freien Feeds bestücken, so wie es zum Beispiel auch bei Tab2 der Fall ist. Deswegen ist Tab2 auch diesmal App der Woche, aber da kommen wir dann später drauf noch. Werde ich deswegen auch nicht sagen mehr dazu, aber bei Flipboard ist ähnlich, da gibt es eine Auswahl an öffentlichen RSS-Feeds, ja, die eben aber nicht als RSS-Feeds sind, weil Flipboard ist nicht für Geeks gedacht, ja, sondern eben für Otto-Normalverbraucher. Die sehen ein paar bunte Bildchen, ah ja, da Nachrichten von CNN, von BBC und ja, da ist die Tagesschau, zack, drauf, klick, klick, klick und schon ist das in diesem Magazin drin und dann ist Flipboard wie so ein schönes interaktives Magazin, sieht ganz toll aus, meines Erachtens auch klar, auch vor Google Currents noch, also Google Currents soll zwar offenbar ein Mitbewerber sein für Flipboard, aber ich muss ganz klar sagen, ist noch deutlich weg von Flipboard, also Flipboard ist um einiges besser, deswegen habe ich auch noch geschrieben, Flipboard bleibt weiterhin die Nummer 1, das haben auch aus der iOS-Welt schon etliche Nutzer berichtet, die eben, weil Google Currents gibt es natürlich nicht nur für Android, sondern auch für iOS, aber auch dort nur in den USA. Und einige User haben eben, oder was heißt, viele User haben eben berichtet, ja, sie haben es ausprobiert, ist ganz nett, aber Flipboard bleibt in meinem Homescreen und Google Currents wird wieder runtergeschmissen. So. Weil es eben auch technisch nicht anstehen kann. Jetzt könnte man sagen, ja gut, dann braucht man sich ja auch nicht aufzuregen. Nein, es geht aber halt ums Prinzip. Ja. Und das zieht sich ja jetzt schon seit Wochen, seit Monaten durch, dass Google ständig neue Produkte rausbringt und den europäischen Markt eben hier, ich würde schon fast sagen, verhöhnt. Auf der einen Seite kann ich es natürlich so verstehen, wie sich Deutschland in europäischen Märkten verhalten. Da würde ich als Entwickler auch nichts mehr rausbringen. Ja. Aber auf der anderen Seite ist es halt nun mal so, dass Google eine international operierende Firma ist und dann solche Sachen rauszubringen, die eben nur auf den USA-Markt herauskommen, wenn es nicht unbedingt sein müsste, ja, und dann, das finde ich schon sehr, sehr schlecht, und gibt auch ein Signal an alle Benutzer außerhalb der USA, so, also ihr seid zweite Klasse. Ja, ihr seid zweite Klasse. Ihr könnt froh sein, wenn ihr von uns überhaupt was bekommt. Und das ist nicht gut. Das finde ich gar nicht gut. Ja. Ja gut, also mir ging's ein bisschen ähnlich. Allerdings habe ich mich nicht ganz so geärgert wie du, als du. Und zwar, es kam ja jede Menge Meldungen, ah, Google Currents und endlich mal eine gute Ablöse für den Reader, wobei ich bin da der Meinung, das ist nicht unbedingt eine direkte Ablöse. Nein, Hab definitiv nicht. es über den Nein. Market gesucht und natürlich, mir war es eigentlich von vornherein schon klar, dass ich das nicht finde. Ja, Wer hat denn das gesagt mit dem Reader? das ist. Auf jeden Fall habe ich mich schon gefreut, ist so, auch oh, genial, aber bei so einer wichtigen Sache, vielleicht ist es ja auch schon in Deutschland gesucht, nicht gefunden und dann in dem Moment natürlich auch gleich einen Artikel gesehen, wo dann drin stand natürlich nur USA. Und dann habe ich mir auch gedacht, ja toll, aber so extrem geärgert wie du habe ich mich nicht. Ja, ich hab das auch verlinkt. Ich habe da nämlich auch einen Link im Netz gefunden. Ja, morgens schön wunderbar gefreut. Oh, Google Currents, gut. Dein Gesichtsausdruck ist immer schön beim Gehen. This is not your country oder this is not for your country, Ja, was ich auch gesagt genau. habe. This app is incompatible with all your devices. Incompatible with all your devices. Nexus S. This item cannot be installed in your device's country. Galaxy Tab, this item cannot be installed in your device's country. Da kann ich nur sagen, screw you, Google. Screw you. Was ich Wirklich. dabei überhaupt nicht verstehe, ist, ich meine, du hast ja bei dir alles wirklich Englisch eingestellt Ja. und dann sollte das eigentlich auch überhaupt kein Thema sein, was die Funktionalität betrifft. Installieren und fertig. Natürlich, ne? Also wenn du die als App manuell kriegen würdest, wird es ja wahrscheinlich auch funktionieren. Es sei denn, die Selbstverständlich, hätten eine Abfrage, ne? ich habe auch und da auch nochmal vielen Dank an unsere Zuhörer. Ich habe viele Links geschickt bekommen und auch über Google Plus von vielen Leuten Links. Ja, dann hier ist der Link zu der App und so weiter. Aber ich habe die Faxen dicke. Ich habe mir die nicht installiert, weil ich das nicht mal einsehe. Tut mir leid, ich will doch nicht über Umwegen eine App haben und die hier für hier gar nicht gedacht ist. Ne? Und das hab ich mit der Google Music App gemacht, ja, das habe ich mit der Google Books App gemacht, aber langsam kann mich Google mal. Ich mache das nicht mehr weiter. Ich möchte eine offizielle App, die ich offiziell im Market downloaden kann, für die ich offizielle Updates bekomme, ja, ohne Tricks. Ja, und das ist das Mindeste, was ich verlange, vor allem wenn es ein Newsreader ist. Ja, also lachhaft. Es gibt im Market Pulse. Ja, das ist ein Newsreader, das macht in etwa das gleiche. Tab2, wie gesagt, da komme ich später nochmal dazu. News 360, ja, und das sind alles kleine Entwickler, die wunderbare Programme, möglicherweise sogar besser als Google Currents, ja, anbieten. Und die alle können das machen, weltweit, einfach so, zugänglich, wupp. Ja, wo ist das Problem, Google? Wenn ihr jetzt anfangt, als solch große Firma Angst zu haben vor allem Möglichen, dann könnt ihr das Geschäft hier gleich vergessen. Ja, weil es ist, was auch gesagt wurde, ja, Google muss aufpassen, was sie machen, ja, damit, weil die kriegen ja immer gleich Ärger. Ja, das wird aber nicht helfen. Entweder sie bringen etwas raus und riskieren dann eben Ärger zu kriegen, oder sie bringen gar nichts mehr raus. Das ist die einzige Möglichkeit, keinen Ärger zu bekommen, vor allem eben in Europa. Ja, da können Sie sich drauf verlassen, egal wann die das rausbringen, einer wird immer motzen. Ja. Und wenn man dann so weitermacht und dann endet es so, dass die ganzen Android-Fans auf einmal meinetwegen WebOS-Fans sind. Ja, beispielsweise, ja. Wer weiß, ja. WebOS, das kommt doch eigentlich wie gerufen. Ja. Das kommt eigentlich wie gerufen. Ja. Übertreib jetzt nicht, du Ja. wirst dich wieder. Das Ganze wird sich jetzt wieder einpendeln und du wirst dich auch wieder beruhigen. Ja, Du liebst es. nicht, das werden wir sehen, ja. Also mit Google Currents ist jedenfalls bei mir vorbei. Die können es jetzt rausbringen, wann und wie sie wollen. Es interessiert mich nicht mehr. Es gibt gute Alternativen, wie ich festgestellt habe jetzt durch das, ja. Also Pools mal auch als App der Woche vor keine Ja, Ahnung wie viel Sendungen. genau. Aber das war mal mit dabei, da habe ich das mal vorgestellt. Das benutze ich übrigens auch jetzt noch. Also, ich habe mir beide angeguckt, Tab2 hat mir ein bisschen besser gefallen, aber wie gesagt, das kommt noch zu. Das habe ich mir jetzt noch nicht angeguckt, aber nachdem ich deinen Artikel hier gelesen habe, werde ich es sicherlich ausprobieren. Also die Leute von oder die zuständig sind für das ARM Development, ja, die scheinen die Benutzer dann etwas besser noch zu behandeln. Ja, die haben es nämlich tatsächlich hinbekommen, sogar weltweit, ja, ein Development Kit zugänglich zu machen für die native Programmierung von Android-Geräten, die auf ARM-Prozessoren basieren. Ja, also ihr merkt schon, das ist jetzt ein bisschen so Richtung Entwickler gerichtet. Als normaler Benutzer wird man da überhaupt gar nichts damit anfangen können. Aber es ist ja das Problem, dass diese Eclipse-Entwicklungsumgebung unter Dalvik, also dieser Java-Klon, wenn man so will, oder dieser Java-Dialekt, muss man ja sagen, ja, das ist richtig ausgedrückt ist, da kann man ja schöne Apps, naja, schnell nicht unbedingt, weil ich finde den Dalvik-Dialekt immer furchtbar, ja, aber man kann jedenfalls Apps relativ schnell zusammenzimmern, wenn man diesen Dalvik dann endlich mal umgesetzt hat im Gehirn, ja. Allerdings ist es ein Problem bei großen, aufwendigen Programmen, wo es wirklich auf Rechenzeit ankommt, da kann man das natürlich nicht mehr in Java machen. Ja? Das ist klar. Da muss man nativ programmieren und genau das ist dann eben möglich mit diesem Development Kit. Das ist ein Plugin für Eclipse und da kann man dann zum Beispiel richtig in C beispielsweise die Android-Programme schreiben, allerdings eben optimiert für ARM-Prozessoren. Wie das dann wiederum getrickst wird und auf anderen Prozessoren läuft, weiß ich nicht. Allerdings ist es auch für Cross-Plattform-Entwickler interessant, denn es ist zum Beispiel viel einfacher, mit diesem Development-Kit Programme zu erstellen, die sowohl auf iPhone als auch auf Android laufen. Es ist also sehr, sehr schön für die Entwickler sicherlich, was interessant ist. Und das ist eben jetzt genau das. Es gibt diese Community Edition jetzt und die ist kostenlos. Wird einfach so zur Verfügung gestellt für die Entwickler, die daran interessiert sind. Super, oder? Das ist schon was. Ja. Auf jeden Fall. Ja, also da das zumindest mal eine Firma hat kapiert, wie man mit Kunden umgeht. Ne? Also ich habe heute jede Menge Gerüchte, Küche, Rührerei. Ich möchte dann, aber es ist ja vor Weihnachten und dann darf man ja sich vieles wünschen und hoffen, dass gewisse Gerüchte richtig sind, beziehungsweise dass Aussagen von CEOs auch, sage ich mal, ernst zu nehmen sind, wie zum Beispiel ja, von Henry Crohas oder Crohas oder wie es ausgesprochen wird. Ja. Das ist der CEO von Arcos. Okay. Und der hat in einem französischen Radiosender gesagt, dass wohl ein Tablet kommt von Arcos, was dünner ist, was mit einem Docking-Keyboard ist, like den Transformer. Mhm. Heißt auch mein Artikel Arcos Transformer. Das mit der neuesten Software, also mit Android 4.0 ausgestattet ist. Mhm. Und new style of remote control to bring Android on the TV. Also, cool. Was das jetzt zu verstehen ist, ob er da die Handy-App meint, die ich ja schon benutze, wo man sein Tablet an PC anschließen kann, kann es dann mit seinem Handy bedienen, oder ob das jetzt was ganz Neues ist, das mag jetzt auch dahingestellt sein. Fakt ist auf jeden Fall, ich habe nachher nochmal einen Artikel zum Thema Google TV, vielleicht hat es damit was zu tun, aber eher nicht. Mhm. Eher nicht. Nee, grundsätzlich finde ich es interessant, weil Arcos, ich bin eigentlich mit meinem Arcos im Großen und Ganzen zufrieden. Es ist zwar schon ein bisschen überholt, ich habe noch ein G8, aber für das, dass ich das jetzt ein Jahr, sag ich mal, im Betrieb habe und es eigentlich immer noch ganz okay läuft und der Preis, also die Preis-Leistung immer gestimmt hat bei Arcos, muss ich sagen, warum nicht? Durchaus was ich mir vielleicht auch zulege, wenn Preis-Leistung stimmt. Ja. Also, auf jeden Fall. Dann habe ich noch was Erfreuliches für die vielen, vielen, vielen Samsung-Fans. Ich habe nämlich mal wieder ein paar Zahlen, womit ich heute so ein bisschen jongliere. Und zwar 300 Millionen Handys hat Samsung inzwischen schon weltweit verkauft. Damit sind, ich muss dazu sagen, nicht alles Android-Handys, sondern es geht gesamt um den Verkauf von Samsung-Handys. Wobei man überlegt, 300 Millionen ist eine unglaubliche Zahl. Also wirklich, wirklich Respekt. Natürlich hat Android, die Android-Telefonreihen, die haben natürlich einen Riesenanteil. Und ja, Samsung. Also, das, ja? Das fand ich hier schön. Alleine das Samsung Galaxy S2, also das neue, allein das über 10 Millionen Mal. Wahnsinn! Das ist schon irre. Und es kommt ja noch mehr und noch mehr. Ich meine, wir kennen ja die neue Reihe. Es wird immer interessanter. Es gibt sogar ein Gerücht, das will ich dann als nächstes dann einfügen, über ein neues Tablet, was mich fast umgehauen hat. Also wenn dieses Gerücht stimmt, wow, dann sage ich wirklich nur wow. Was anderes fällt mir fast gar nicht ein. Ach, ich springe jetzt einfach mal auf. Ich weiß gar nicht, warum ich das nicht direkt unten drunter gesetzt habe. Es gibt das Gerücht, dass Samsung im neuen Jahr, und zwar schon Anfang des neuen Jahres, ein Tablet rausbringen soll, mit 11,6 Zoll, was ja wirklich für Tablets riesig ist, mit einer Auflösung von 2560x1600 Pixeln. Also ist ja für die heutigen Verhältnisse von Tablets ist das eine gigantische Nummer. Android 4.0, klar, natürlich, ne? Wäre unten drunter noch anzufangen, wäre ja auch vollkommen naja, klar. Nicht. Das Gerät, Achtung, soll ein Exynos 5250 Dual-Core-Prozessor sein mit 2 GHz pro Kern, wohl bemerkt. Ne? Also mit 2 GHz. Ich sag ja, also es ist wirklich Wunschkonzert. vor allen Dingen mit NFC-Ausstattung. Das ist, glaube ich, als Tablet dann das erste mit NFC. Also ich habe noch keins gelesen mit. Ja, gut. Gelesen, wo NFC-Ausstattung hat. Ja, gut. Als Tablet. Ja, sagen wir mal, mit Ice Cream Sandwich und diesen Kontakten übertragen macht das vielleicht Sinn, aber ansonsten, naja. Auf jeden Fall, das Ding soll im neuen Mobile World Congress vorgestellt werden. Und ich bin mal echt gespannt, weil diese ersten Daten, auch wenn sie noch nicht sehr viel sind, sind schon auf jeden Fall Hammer. Ja. Und ich denke auch, Samsung hat das Zeug dazu, jetzt gerade weil die so massive Verkaufszahlen haben, das Zeug dazu und auch das Vertrauen dazu, weiter in, sag ich mal, schnellere und bessere Technik zu setzen. Also bin mal echt gespannt. Also wäre schön, wenn das klappt. Ne? Auf jeden Fall. Dann, wenn wir schon bei Samsung sind, dann bleiben wir bei Samsung. Ne? Mhm. Samsung Hin- und Herschlacht, Patentrollgelage und... gut ausgedrückt. Ja, Patentrollgelage und Patentschlachten mit allem drum und dran. Ist es so, dass es auch wieder Neuigkeiten aus Australien gibt, weil die einstweilige Verfügung ist jetzt erstmal aufgehoben. Also Apple ist erstmal abgeblockt oder erstmal abgeschmettert worden. Damit hat Samsung natürlich wieder die Chance, dort stärker loszulegen. Ich meine, es war ja nicht so, dass das ganz verschwunden gewesen wäre. Boah, naja, gut. Eine kleine positive Nachricht. Die Sache ist aber noch nicht ausgeschlossen. Gut, ich weiß, hatte man das nicht schon letzte Woche gesagt, dass dass die Klage abgeschmettert wurde von Apple in Australien? Oder dass die jetzt wieder rückgängig gemacht wurde, das Verkaufsverbot. Ist ja egal. Auf jeden Fall... ich das doppelt? Dann... Nein, ich bin mir da nicht ganz sicher. Also es kann auch sein, dass es jetzt vielleicht auch offiziell ist, weil es vergeht ja immer auch ein paar Tage nach dem Urteil quasi, bis das dann umgesetzt werden kann. Ja, vielleicht ist es dann halt auch jetzt umgesetzt. Bei uns darf da das Tablet im Prinzip auch verkauft werden, ja. Wieder und das 10.1n ist ja eh auf dem Markt. Apple will das ja auch wieder verbieten lassen, ja, in Deutschland, das 10.1n. Ach ja, dann kommt halt das 10.1, was es ist, O raus, ja. Und das dann ist 10.1p und so weiter und so weiter. Ja. Also es wird für Samsung, sage ich mal, nicht ganz so viel Probleme sein. Ich denke, die haben die Pressformen von 4 anderen Designs schon bereit liegen. Ja, und dann können die das einfach wieder machen. Es ist lächerlich. Ich bin aber nicht der Meinung, wie manche schreiben, so von wegen, ja, Kindergarten, das ist alles andere als Kindergarten. Es geht da um Milliarden, ja, Milliarden Euro und Dollar. Und es ist alles andere als ein Kindergarten. Es ist einfach nur traurig. Nein, das Verhalten ist ein Kindergarten, nicht die Summe, die da hinten dran steht. Ja gut, das Verhalten Kindergarten, so sind nun mal halt die Menschen, ja, und nicht nur die Menschen, sondern eben auch, oder besonders auch die Firmen, das werden halt mit knallharten Bandagen gekämpft, und wenn der eine Sandkuchen eben größer ist als der andere, dann wird er platt gemacht, ja, damit der eigene Sandkuchen wieder besser ist, ja, so sieht es aus, und das ist halt so. Und ja. jetzt muss halt geschaut werden, und momentan sieht es ganz gut aus, dass Google eben das auf die Reihe kriegt, sich zu wehren, und Apple eben dann die Quittung dafür kriegt, für sein Verhalten, nämlich dass es eben ein rücksichtsloses Unternehmen ist, das probiert, Konkurrenten kaputt zu machen, wenn sie selbst nichts mehr entgegenzusetzen haben, technisch. Ja. Und genau so sieht's aus, weil wenn Android so schlecht wäre, dass das iPad und das iPhone deutlich überlegen ist, und die Leute das auch so sehen würden, dann bräuchten sie sich ja keine Gedanken zu machen. Fakt ist eben, dass die Verkaufszahlen deutlich höher sind als die iOS-Geräte momentan, und damit probiert halt jetzt Apple, wir wissen es ja alle schon, hier das wieder wettzumachen, ne? Die technische Unterlegenheit. Lass uns mal probieren. Ja, ich meine, zeitweise sah es ja auch ganz gut aus, dass Apple das auch schafft. Ja, der Lobbyismus ist ja ziemlich groß. Da, ich weiß nicht, ob du das mitkriegt hast. Das war zwar bei uns nie Thema, aber ich weiß, das in irgendeinem Landtag oder sogar im Bundestag kriegen die Abgeordneten jetzt iPad 2 zur Verfügung gestellt, um damit besser ihre Regierungsgeschäfte zu erledigen. Ja, das habe ich gelesen. Das ist schon ein paar Tage her. Da sind halt schon ein paar Fürsprecher, sage ich mal, positioniert worden in der Politik, ja, die sich dann eben besonders für Apple einsetzen, ja, ist ganz klar. Und wie man dann eben Firmengeheimnisse, sage ich mal, an so restriktives Unternehmen wie Apple, sage ich mal, schon fast ausliefern kann, das ist mir auch ein Rätsel, ja, also... Ja, selbst die Amis haben sich bis jetzt noch nicht getraut, das zu tun. Die benutzen immer noch BlackBerry wegen der Sicherheit. Ja. Sag ich nichts. ja, aber auf jeden Fall, was jetzt auch noch dazu kommt, wir hatten ja letzte Woche das Thema der New Player, Panasonic, zumindest mal in unserem Markt. Ja. Und da habe ich jetzt noch eine kleine Ergänzung. Wir hatten ja über verschiedene Geräte gesprochen. Mhm. Und siehe da, sie haben jetzt schon ein Ultra dünnes Gerät vorgestellt. Wie dünn genau, weiß man irgendwie nicht so genau, also es ist nirgends zu ersehen, aber auch hier ist es ein spritzwasser- und staubgeschütztes Gerät mit recht mageren Informationen noch, sieht aber sehr gut aus. Also im Moment kann ich nur sagen, 4,3 Zoll Display und NFC-Chip, sieht sehr dünn aus, macht einen sehr eleganten Eindruck, also kannst du ja mal das Bild angucken, oder liebe Zuhörer, guckt ihr euch dann auch mal das Bild vielleicht an. Also ich muss schon sagen, die Eindrücke von letzter Woche, so wie jetzt auch, sprechen sehr für Panasonic. Ah, Panasonic, okay, gut. Genau. Ja, was habe ich... Hast nee, du nee, nee, nee, das ist schon okay. Also auf jeden Fall interessanter Player. Bin mal gespannt. Ich glaube, dass der auch nicht ganz so klein sein wird bei uns und auch viele Anteile bekommen wird. Ja. Durchaus, ja, das kann schon sein. Ja. Panasonic mag Panasonic ganz gern. Mhm. Also Panasonic hat auch noch, sag ich mal, immer noch einen positiven Touch, was die Marke betrifft in Deutschland. Ja. Mhm. Gut, die Qualität der Geräte war meines Erachtens stets sehr gut. Mhm. Also ich habe schon einige Geräte von Panasonic gehabt in verschiedenen Bereichen und hatte nie Probleme. Hoffen wir, dass es bei den Tablets auch so ist. Gut. Mhm. Hoffen wir, dass es bei den Tablets auch so ist, weil wir haben ja schon eine Überraschung erlebt mit Toshiba. Ja. Toshiba war auch immer sehr gut bei den Laptops und so, und dann hast du das Tablet da geholt, ja, genau. Aber mittlerweile haben sie auch gelernt, die neuen Tablets von Toshiba sollen ja auch exzellent sein. Ja, das war ein Reinfall. Das war ein Schnellschuss. Nach dem Motto, wir müssen mit aller Gewalt schnell ein Gerät auf den Markt bringen, dass wir mitwischen. Und das war halt eben eine Das war Katastrophe. furchtbar, ja. Das ist der Kollege da von diesem Markt, wo ich das gekauft habe, und ich kam, der hat schon gewusst, dass ich es zurückbringe. Anscheinend haben es alle zurückgebracht. Doch, das glaube ich wirklich. Ja, gut, das würde mich auch nicht wundern, was da wirklich stimmt. Ja, und das Thema, die Diskussion, die wir hatten, Spielekonsolen gegen Android. Ich weiß nicht, ob du das Video schon gesehen hast, aber von Shadowgun gibt es ein Video. Shadowgun ist ein Spiel, das halt für TK3 optimiert gemacht wurde. Und ich kann nur sagen, Leute, das ist Spielkonsolenqualität. Also wir kommen jetzt wirklich in einen Bereich, wo die Grafik so hammergut wird, dass selbst Spielkonsolen langsam Angst haben müssen. Also du meinst jetzt Spielkonsolen, die großen Konsolen, die man normalerweise daheim am Fernsehen. Genau, richtig. Weil ich, weil also die kleinen Konsolen sind schon überholt. Ja, guck dir das, die Grafik an, genau. Shadowgun ist noch nicht ganz so gut wie in Battlefield 3, das ist mir auch klar, aber die Richtung ist eindeutig. Also richtungsweisend und ein, sag ich mal, Spiel der mittleren Qualität auf einer Konsole kann schon da nicht mehr mithalten. Das stimmt schon. Es ist schon so, ich habe letztens auch ein Spiel geholt. Das wird vielleicht das Spiel nächste Woche, der App der Woche werden. Da bin ich mal gespannt, wie es weitergeht, weil ich habe erst 5 Minuten gespielt damit. Aber die Grafik, die ist dermaßen genial, da kann man nur mit dem Kopf schütteln. Also da können also die mobilen Konsolen schon fast gar nicht mehr mithalten. Und das spricht da bei dem Programm auf dem Galaxy Tab. Ja, es ist fantastisch. Und jetzt muss man sich vorstellen, dass das Galaxy Tab, das Original 7 Galaxy Tab, was ich habe, das ist ja eigentlich schon total überholt. Ja, mittlerweile. Und wenn ich dann so denke, die Tegra 2 Tablets oder eben jetzt Tegra 3, was da kommen wird, also ich weiß nicht, wie da die Konsolenhersteller für Mobilkonsolen noch mithalten sollen. Das Einzige, was noch unbestreitbar besser ist, ist das der Controller. Ja, also der Touchscreen für zu spielen ist nicht immer optimal. Es ist für manche Spiele zwar gut, aber eben für so klassische Spiele ist es schon Horror. Sind wir mal ehrlich, das ist Horror also für Baller-Games ist es ein Albtraum. Denk an Duke Nukem. Du hattest es ja, glaube ich, nach 3 Minuten wieder zurückgegeben. Ja, also es ist so unmöglich gewesen. Also das ist furchtbar. Und mal abgesehen von der Steuerung, dass die also total verrückt ist, ja, da könnte man sich schon dran gewöhnen. Aber wenn ich die Hälfte vom Bildschirm mit der Hand zudecken muss, um zu steuern, das geht ja schon mal gar nicht. Ja. Aber wie gesagt, da müssen sich die Entwickler eigentlich nur was überlegen. Ich werde es auch nochmal probieren, das werde ich bis Ende nächster Woche auch nochmal genau checken. Und zwar mit Software, die eben möglich macht, das Wii-Pad zu benutzen für spezielle Software. Und dann werde ich mal gucken, wie viel Software, also welche Apps man da ansprechen kann. Ja. Mit dem C64-Emulator, das hatte ich ja schon mal probiert, das hat ausgezeichnet geklappt, dass man eben die C64-Games wunderbar mit der Wii Remote, also mit der Remote spielen kann. Ja, das war fantastisch. Irre. Gut, ich meine, aber dieser Gedanke, es gab ja mal auch in einer Sendung von uns das Thema Spielkonsolen auf Android-Basis. Da waren wir ja noch so ein bisschen hin und her gerüttelt und haben gesagt, was soll das eigentlich und. Aber wenn ich das hier sehe, dann sage ich dir, kein Thema mehr. Man hat dann, ich fand das hier jetzt mal rum. Du hast dann so einen Kasten da stehen, da steckst du einfach dein Handy rein. Ja, wie so eine Dockingstation. Und dann holst du dir dein Pad und zockst auf dem Fernseher. Und zwar in Hammergrafik. Und wir sind da nicht mehr weit weg. Ja, das denke ich auch. Ja, und dass gerade diese Adaptionen immer mehr am Kommen sind, das sagt ja schon das Padphone zum Beispiel oder das Transformer, was für Möglichkeiten man haben kann. Und ich bin mir sicher, es wird nicht mehr lange dauern, wird genau das passieren. Ich habe eine Konsole da stehen, steck mein Handy rein und habe dann auf dem Fernseher vollwertige Spielkonsole. Apropos Fernseher und Android, Neues über Google TV. Gibt es überhaupt noch? Ja, das gibt es noch. Das Ding ist doch töter als tot, oder? Nee, eigentlich nicht, weil es gibt sogar entsprechend Kommentare, ja, die von Eric Schmidt zum Beispiel gemacht wurden, bezüglich der Erscheinung von Google TV in 2012. Ja. Und zwar sollen sogar ein Großteil der Fernsehgeräte, die man neu erwirbt, Google TV unterstützen. Also ich habe mich ja schon kräftig am Lachen. Ich habe mich ja schon gefragt, also das, was der Eric Schmidt da geraucht hat, das möchte ich auch mal haben. Ja. Das muss voll gut sein. Ja, aber interessant ist ja, dass es, dass der Start auf jeden Fall für 2012 angekündigt ist. Man muss ja aber ganz klar dazu sagen, für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben, im Moment ist es so, dass auch wenn Google nur mit einem kleinen Finger Google TV hier in Deutschland präsentieren möchte, er diesen Finger gleich von 10 Fernsehsender abgehackt bekommt. Ja, das ist richtig. Das ja. ist der letzte Stand gewesen. Genau. Es ist auch so, die, also das Google TV ist, ja, also ich sehe es nicht ganz so optimistisch wie Eric Schmidt, aber ich denke schon, dass es 2012 doch ein paar Prozent hinzulegen wird. Ja. Ob es das auch in Deutschland macht, weiß ich nicht, weil also das Einzige, was man bei uns eigentlich machen kann, ist YouTube anschauen und da okay, sind dann da sind dann drei Viertel der Videos, heißt, sind in ihrem Land nicht verfügbar. ja, ja, ist so, das ja. Ist blockt bei, wobei das nicht die Schuld, genau, wobei das nicht die Schuld von Google ist, sondern die Schuld von der GEMA. Aber, Wie heißt es? Bitte? Von wem ist das die Schuld? Von der GEMA. Ah, haben die nicht, essen die nicht jeden Tag Spaghetti und haben komische Mützen auf? Es ist so, ich hab vorhin in der Rios, vorhin der Rios Wochensicht habe ich schon darüber gesprochen, über GEMA Krams und leider heißt es die letzte Entwicklung da, dass sich jetzt geeinigt wurden mit der Bitkom wegen Streaming-Angebote, heißt leider erstmal überhaupt nichts mit Video und zweitens auch nicht mit werbefinanzierten, kostenfreien Angeboten. Damit ist ganz eindeutig YouTube gemeint. Also die GEMA bleibt mit ihrem Hass auf YouTube bestehen. Vielleicht gibt es demnächst Spotify oder sowas, ja, bei uns. Ja. Aber, naja, vielleicht. Aber wer will das eigentlich noch, Spotify, ne? Ja, Gott, ich meine. Ich möchte nur eins dazu sagen, für alle Leute, die irgendwie diese ganze Problematik noch nicht so ganz verstanden haben. Mhm. Irgendwann 2156, wenn man draußen auf der Straße läuft und ein Vogel zwitschert, kommt auf einmal eine Klingel, wo sagt, kostet 30 Cent, weil Vogel zwitschert, ist geschützt von der GEMA und ja, genau. das Hören davon kostet entsprechend Geld. Der Vogel hat gerade Katy Perry Thank God It's Friday gepiepst, ja, das kostet, ja. So ähnlich. Gut, ja, also Google TV, ich würde es ja wünschen, dass das ein bisschen Fuß fasst, aber ehrlich gesagt wurden auch hier in Deutschland noch gar keine großen Anstrengungen unternommen. Das wundert mich natürlich nicht. Die Fernsehsender haben hier schon signalisiert, sie werden alles blocken, was mit Google TV zu tun hat. Und sogar in den USA haben ja die größten TV-Sender da Google TV ausgesperrt, damit Google eben da keinen Fuß fassen kann in dem Geschäft. Und das hat auch funktioniert. Google hat selbst in den USA kläglich versagt mit dem Google TV. Logitech ist so sauer, dass die sich öffentlich sogar abwertend gegenüber Google TV geäußert haben und die Produktion auch wegen Irrelevanz eingestellt haben von dieser Google Set-Top Box. Ja, also die wird nicht mehr von Logitech hergestellt. Was dann natürlich noch weiterkommt, weiß man nicht. Ich denke, Google hat sich vielleicht mit den TV-Herstellern zusammengetan und vielleicht weiß ja auch Eric Schmidt mehr als mir, bin ich sogar ganz sicher, dass er das tut. Vielleicht hat er ja neben Sony auch noch Panasonic und was weiß ich, ein paar andere interessante TV-Hersteller mit ins Boot geholt, so dass er weiß, dass nächstes Jahr die neuen Geräte nur noch mit Google TV ausgeliefert werden können. Wer weiß. Ja gut, man kann natürlich spekulieren, jetzt bis zum Tod umfallen. Mhm. Die Aussage ist sehr mächtig und wir haben ja schon mal gesagt, was soll denn da kommen? Denk an Ice Cream Sandwich. Ja? Mhm. Und es war der Hammer, was gekam. Mhm. Ja, vielleicht werden wir überrascht werden, wer weiß. Mhm. Vielleicht wird Google in Deutschland zum privaten Fernsehsender. Ja. Das ist durchaus legitim. Ja. Du hast was geschrieben über den Kindle Fire. Das ist ja auch ein leidiges Thema. Ja, was heißt leidig? Also leidig ist es nicht, aber wir haben ja so geschimpft, ja, bei uns kommt das Gerät irgendwann mal 2850. Und es gibt aber jetzt klare Infos, dass im Januar auf jeden Fall in der EU, und zwar in England, um genau zu sein, das Gerät startet. Gehört im Januar die EU, England überhaupt noch zur EU? Ach so. Ja, Okay. also nein, sorry, du, das hat noch nie was zu bedeuten gehabt, wenn etwas in Großbritannien rauskam, dass es dann auch im Rest von Europa rauskam, weil irgendwie auch Großbritannien irgendwie schon gar nicht mehr zu dem Binnenmarkt Europa gehört, ja, irgendwie. Also, nee, das meine ich jetzt auch ganz im Ernst. Und es wird jetzt ja auch, es gibt ja jetzt auch Abstimmungen in den EU, in UK, dass die austreten wollen aus der EU komplett. Und die Währung ist ja auch immer noch nicht akzeptiert worden, wurde ja nie akzeptiert, Ja der Euro. gut, dann ist ja kein Thema. Die können ja Und dann sich mit den nein, USA zusammenschließen. Ist ja wurscht. ja, das haben sie so gemacht. Aber was? Fakt ist, das Gerät wird zumindest was die Grenzen betrifft, ja, in der EU starten. Noch Noch die ist in nicht da Ordnung, wenn du das unbedingt so sagen willst. Oh Mann, Rio. Nein, nein, was ich stimmt, Was ein was ich Zeichen dafür ist, dass zumindest Amazon Europe in die Richtung geht, weil beliefert werden die nämlich von es Amazon Europe. gibt aber leider kein richtiges Amazon Europe, sondern nur ein Amazon mit den entsprechenden Abspaltungen, UK und so weiter. In UK, Amazon UK gab es ja auch schon seit eh und je viele Sachen, die es bei uns in Amazon Deutschland eben auch noch nicht gibt. Ja? Ich weiß nicht, Amazon Deutschland ist so ziemlich so am Ende der Leiter, glaube ich, von Innovation und so. Ach, jetzt warten wir mal Also ab. Ich oben, oben ist. tippe auf März 2012. Du tippst auf März 2012. Gut, ich gebe da eigentlich keinen Tipp ab, weil ehrlich gesagt, Oh, mittlerweile schade. ist mir es eigentlich sogar schon wieder relativ Egal. egal. Ja. Okay. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, was ich davon halten soll. Habe mich da auch nicht weiter mit beschäftigt. Und ich denke auch, dass das auch vielleicht ein Thema ist, dass auch andere Leute einfach keinen Bock mehr haben darauf. Ja. Also für mich ist der Kindle Fire einfach nur noch irgendein Tablet. Ja. Das macht mich nicht mal krass heiß. Vielleicht auch, weil die ersten ernüchternden Testberichte, die ja dann aus den USA kamen, die sich da sehr verhalten geäußert haben, ja, also so Kindle Fire ist zwar ganz nett, aber so richtig was Gutes ist es jetzt auch nicht. Also das habe ich nicht gesagt, kann ich auch nicht sagen, weil ich habe ein Fire noch nie in der Hand gehabt. Ich habe das nie ausprobiert. Ich kann jetzt auch das nur schließen aus dem, was viele eben in ihrer Rezension geschrieben haben. Ob das stimmt oder nicht, das kann ich schon nicht sagen. Ne? Aber viele haben gesagt, dass das zum Beispiel das ziemlich langsam ist von der Bedienung, von der Oberfläche her, dass sie ständig stockt und hakt und hin und her. Und dass es zum Beispiel der fehlende Lautstärkeregler ist auch so eine Geschichte, ja, die viele genervt hat, offenbar. Naja, okay. Schauen wir mal. Aber auf jeden Fall, du sagst März 2012. Ich würde es jedenfalls dem Markt hier auch gönnen, dass es noch eine Konkurrenz gibt in dem Bereich. Ja, warum nicht? Bin immer dafür. Bin immer dafür, nie dagegen, dass sowas erscheint. Okay, dann lass uns doch zu den Apps der Woche Ja, kommen, dass wir heute diese zumindest anfänglich katastrophale Sendung jetzt zu Ende bringen, ja. zu Ende Sag's doch, bringen. ja. Wir bringen die Schmach zu Ende jetzt hier des heutigen Ja, Tages. genau. Ja. Und ich würde auch gerne mit meiner App der Woche anfangen, weil da habe ich nämlich nicht so viel dazu sagen, Schieß los! Schieß außer los! dass ich mich ja, ich habe wirklich geweint. Ich habe geweint vor Lachen, weil es ist unglaublich, was manche Leute für Apps machen. Und ich habe mir gedacht, die ist es auf jeden Fall mal wert, als App der Woche zu werden, auch wenn es ja der Hammer ist, ja, eigentlich der letzte Scheiß, aber irgendwie ist es ein geiler letzter Scheiß. Na. Kraftausdrücke, ich weiß, Oi, ich oi, weiß, ich weiß. Und zwar Drunken Pea. Drunken Pea. Drunken Pea. Drunken Pea, Ich habe genau. doch gesagt, keine Kraftausdrücke, Mensch, ja. Nein, so heißt die App. Was? So heißt die App. Und es ist der absolute Oberhammer. Also man muss in eine Toilette pinkeln. Und ja, pass auf. Du musst dann immer wieder nachtanken, indem man säuft. Also das ist grafisch gemacht, ja. Oh nein. Und muss damit natürlich Also, entsprechend Punkte holen. Und also, also, also. Ich verrat's nicht. Also Mo, spielt es und ich sage euch, es wird interessant, je mehr ihr trinkt. Also Mo, ich bin doch dafür, dass wir ein gewisses Niveau bei unseren Apps der Woche, ja, einhalten, ja. Und das ist ja wohl, das ist ja das allerletzte, ja, und also das ist ja, jetzt muss ich das drüber piepsen, ja, bei der Aufzeichnung, ja. Rio, ich weiß ganz genau, diese App, ja, wird dich auch süchtig machen. Das ist übrigens eine optimale App, wenn man seinen Toilettengang macht, um sich dann da zu beschäftigen. Insbesondere immer zum Thema Sitzen, Pinkeln und Sitzen. Vielleicht können wir ja unsere Kinos hier in der Nähe davon zu überzeugen, so ein kleines Tablet über die Pissoirs zu hängen, wo man das Spiel dann spielen kann, solange man pinkelt. Also ich kann dir sagen, es gibt auf jeden Fall einen Hersteller von Party, so Toilettencontainern, wo man tatsächlich ein Spiel spielt. Ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast. Ja, genau, deswegen habe ich das auch gedacht, da wäre doch das Spiel perfekt. Man kann dann eine kleine Ente ans Ziel bringen und je mehr und länger man pinkelt und genauer das Ziel trifft, desto weiter fliegt die Ente. Genial. Super, ja gut. Das ist doch nur wieder, um Geld zu machen bei den Restaurants. Da trinkt man wie bekloppt, damit man die Ente durchs Ziel bringt, also wirklich. Nun denn, also meine App der Woche ist Tap2, ja, DJ Your News. Ich habe das deswegen mir nochmal genau angeguckt, um diese Schmach mit Google Currents, ja, abzumildern, ja, ich gebe es zu. Hab dann eben dieses Tap2 gefunden, bin zu der Überzeugung gekommen, dass, wenn ich das so vergleiche, was ich an Tests eben auch gelesen habe und auch gesehen habe, an Videos und Bilder über dieses Google Currents, dann kann ich sagen, Google Currents, falls ihr die inoffizielle APK installiert habt, löscht sie, deinstallieren und stattdessen Tap2 drauf machen. Ist um Längen besser. Zwar immer noch nicht so gut, finde ich, wie Flipboard, ja, beschwert euch, aber es ist nun mal Fakt. Aber Tap2 kommt schon nah ran, ist sehr, sehr schön gemacht. Man kann die Feeds sehr schön ordnen. Es ist auch eine unglaubliche Menge an Feeds bereits drin in Tap2, wo man dann einfach auswählen kann. Man kann jeden RSS-Feed kann man eintragen. Man braucht noch nicht mal direkt den RSS-Feed einzugeben, sondern man kann einfach nur den Seitennamen eingeben und er findet den RSS-Feed also selbst. Das heißt, man gibt zum Beispiel einfach nur tagesschau.de ein, ja, dann überprüft er die Seite und bietet einen dann eben den Feed an zum Abonnieren und zack ist der drin in Tap2. So kann man das mit jeder Seite machen, also zum Beispiel auch könnt ihr eingeben, wenn ihr den Uncast in Tap2 haben wollt, was übrigens wunderbar funktioniert, dann einfach nur uncast.znetcast.com oben eingeben, den Feed auswählen und schon habt ihr den Feed eben in eurem Tap2-Reader drin. Nicht nur das kann man machen, sondern man kann auch sein Facebook-Feed und sein Twitter-Feed mit reinbringen, ja, und kann dann eben auch diese Quellen kontrollieren. Des Weiteren gibt's jede Menge Quellen, die von Tap2 selbst, gewartet werden. Das heißt, die treffen da eine Vorauswahl, ja, von Artikeln, stellen quasi die Artikel zusammen in einem Stream, wenn man so will, ja, und diesen Stream kann man dann eben auch einfach auswählen und sieht es dann als an. Also ist es wirklich schön. Die Artikelauswahl ist auch bei den ausgewählten Streams ganz gut gelungen. Tablets werden unterstützt, das heißt, ihr könnt einfach ein Tablet jeder beliebigen Größe dann eben horizontal halten im Landscape-Modus und habt dann eben die volle Breite für diese Streams. Ist auch gar nicht notwendig, dass da irgendwas anderes noch gemacht wird, weil schon vom Konzept her ist das natürlich perfekt geeignet, egal wie groß das Display ist. Es ist immer perfekt auszunutzen, da muss nichts irgendwie geändert werden, der UI oder sowas, sondern einfach nur drehen und schon habt ihr eben eine größere Ansicht und mit euren Tablets dann eben auch wesentlich mehr auf dem Bildschirm an News. Einzelne Artikel werden vorgeladen, das heißt, man kann es einfach antippen, dann seht ihr schon einen Teil von dem Artikel, den größten Teil oftmals, wenn es ein vollständiger Feed ist, inklusive Bild und so weiter. Ihr braucht also gar nicht in den Webbrowser zu gehen, also nicht, dass ihr denkt, wenn ihr hier auf eine News klickt, dann geht automatisch immer der Browser auf. Das ist nicht der Fall, sondern ihr bleibt in der Applikation. Nur wenn ihr dann komplett alles sehen wollt, dann müsst ihr bei einigen Artikeln, auch nicht immer, weiterklicken und dann geht der Browser auf. Aber sogar Videos im Stream kann angeschaut werden, direkt in Tab 2. Und somit ist Tab 2 ziemlich mächtig, genial und macht Spaß und ist weltweit verfügbar. Viel Spaß beim Runterladen. Ja, Tab 2 hat es geschafft, Google nicht. Ich habe eine Frage dazu noch. Ja. Importiert Tab 2 auch aus dem Reader? Tab 2 importiert auch aus dem Reader. Ja. Da gibt es eine Funktion dazu. Allerdings muss man da, soweit ich das weiß, Moment, ich kann hier mal schnell gucken, soweit ich das weiß, muss man da sein Google-Kennwort eingeben. Da haben viele noch Unbehagen. Tab 2 gibt es zwar schon eine Zeit lang und bisher gab es da wohl keine großen Bedenken. Ja. Also es gibt hier im Stream Store, ja, so nennt sich das, gibt es hier ein G-Reader-Funktion. Ich sehe gerade, die haben das in der neuen Version auch geändert. Das muss man gar nicht mehr tun, sondern es wird die Autorisierung genommen über das Google Sign-In. Also das ist sicher. Kann man ohne Bedenken machen. Somit kommen die Entwickler nicht an das Passwort, das man bei Google hat. Mhm. Ich habe ja bei dem HTC, ist ja beim Sense dieser Nachrichtenreader mit dabei, ja, der übrigens auch sehr, sehr schön gemacht ist. Mhm. Und da ist es auch so, dass er über die Authentifizierung geht. Mhm. Und meine ganzen, sag ich mal, im Reader eingebetteten Features, das sind ja einige, ja, per Selektion, also nicht alle, aber man kann sie auswählen, ne? Man muss nicht alle nehmen, per Selektion rüberschieben. Mhm. Und sieht auch ganz gut aus. Aber ich habe gerade eben hier übers Web gesagt, schieß mal Tab 2 auf mein Handy, ich guck's mir dann an. Okay. Jo, alles klar, dann war's das für heute mit dem Uncast. Ich hoffe, ihr habt die etwas über eine Stunde voll mit Beschwerden von mir überstanden. Ja. Aber ich glaube, das ist ein wichtiges Thema und wenn Google da nicht sensibilisiert wird dafür, dann wird bald gar nichts mehr rauskommen bei uns. Ich hab noch eine kleine Info. Ja? Eine wichtige Info. Ja? Und zwar für die Leute, die unbedingt einen Razer haben möchten. Ja. Heute ist ja wieder Cyber Monday bei Amazon. Und ich meine, ich hätte gelesen, das wäre jetzt ab 8 Uhr drin. Was? Cyber Monday immer noch? Jawohl. Ja, nee, wieder. Und zwar haben sie einen Relaunch gemacht, weil das so erfolgreich war. Okay. Gut. Viele wissen das gar nicht, dass heute Cyber Monday ist. Okay. Naja, wüsste ich auch nicht. Naja, egal. Okay, also dann, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, Fragen, Anregungen, Kommentare habt, wir freuen uns immer uncast.zernetcast.com bei Google Plus Uncast, einfach nur Plus Uncast eingeben, dann findet ihr uns und ihr könnt uns auch eine Mail schreiben an cast@thenetcast.com und dann gehen wir auf jeden Fall darauf ein. Wir lesen alles, was wir bekommen. Keine Panik, auch wenn es vielleicht mal keine Rückmeldung gibt. Manchmal ist es schwierig, aber wir lesen alles und damit eine schöne Woche. Bleibt gesund, bis nächstes Mal. Tschüss. Tschüss. World.